Kundgabe 2879. Empfangen durch Bertha Dudder am 12.09.1943. Duldsamkeit und Demut. Größte Duldsamkeit und Demut wird gefordert, um meine Liebe und Gnade empfangen zu können, um von mir selbst gelehrt zu werden, um mein Wort im Herzen vernehmen zu können. Duldsam und demütig sollen die Menschen sein, die für mich auf Erden wirken wollen, denn so bezeugen sie die Liebe zu mir, dass sie voller Liebe zum Mitmenschen sind und nicht in Überheblichkeit auf diese herabblicken, die gleichfalls meine Geschöpfe sind. Und nur dann kann ich selbst durch jene wirken, weil ich selbst überaus geduldig bin und weil ich in tiefster Demut den Weg auf Erden ging, auf dem ihr mir nachfolgen sollt. Also müsstet ihr gleich mir euch befleißigen, duldsam zu sein und euren Mitmenschen in Demut des Herzens gegenüberzutreten. Ihr müsstet gleichsam werben um deren Liebe, um sie zu gewinnen für euch. Ihr müsstet sie betrachten als Freunde, die irregeleitet sind, und daher voller Geduld sie zu belehren versuchen, wo es angängig ist. Ihr müsstet demütig bleiben und euch nicht im Herzen überheben über jene, so wie sie im Irrtum wandeln. Aber ihr müsstet allzeit dessen eingedenk sein, dass ihr für die Wahrheit eintreten sollt. Ihr müsstet, so ihr einmal die Wahrheit erkannt und von mir direkt entgegengenommen habt, an dieser festhalten, und ihr dürfet euch nicht einschüchtern lassen durch Gegenreden. Ihr müsstet meiner Liebe eingedenk das den Mitmenschen zu vermitteln suchen, was ihr als heilsam für die Seele erkannt habt. Denn dann übet auch ihr die Liebe. Und so ihr treu bleibet eurer Überzeugung, so ihr euch nicht beuget vor dem Irrtum, könnet ihr dennoch im Herzen in der Demut verbleiben. Doch niemand kann Hingabe eurer Überzeugung fordern, um eure Demut zu erproben. Niemand kann eure Duldsamkeit in Abrede stellen, so ihr immer und immer wieder der Wahrheit zu ihrem Recht verhelfen wollt. Doch wo diese Wahrheit nicht angenommen wird, wo der geistige Widerstand zu groß ist, dort suchet, nichts zu erzwingen. Die Wahrheit muss für sich selbst sprechen, und die Wahrheit spricht auch für sich selbst, so wie der Mensch prüfet, mit ernstem Willen zur Wahrheit. Und darum wieder ist die Demut des Herzens nötig, das tiefe Beugen des Geschöpfes vor dem Schöpfer und das Gebet um Beistand, das wieder die Demut bezeugt. Dann wird auch er von meiner Gnade erfasst und er wird erkennen: Dem Demütigen gebe ich meine Gnade und nur der Demütige gelangt zur Wahrheit. Doch die Wahrheit verpflichtet auch, sie zu verteidigen. Die Demut mir gegenüber braucht deshalb nicht verletzt zu werden, wenngleich der Wahrheitsträger sich nicht beugt vor dem Mitmenschen, der im Irrtum wandelt. Doch die Geduld solltet ihr üben stets und ständig und immer euch meinen Erdenweg vorstellen, der Geduld im Übermaß erforderte und übergroße Liebe. Seid sanftmütig und geduldig, und ihr werdet Erfolg haben auch bei jenen, die sich anfänglich euch widersetzen. Denn Sanftmut und Geduld sind Zeichen der Liebe, und Liebe ist Kraft, und die Liebe besiegt alle Widerstände, weil keine Macht ihr widerstehen kann. Amen.